Bela und Eugenie Ungar. Wien 23, Auerwelsbachstraße 45. Früher Auerwelsbachstraße 239. Wohnung von Familie Ungar. Bela Ungar wurde in Dörik-Kanica in Ungarn am 31.05.1896 geboren. Er war ungarischer Staatsbürger. Über seine Ausbildung und seinen Beruf ist nichts bekannt. Er heiratete am 5.08.1923 Eugenie Ungar, geborene Schild, geboren am 3.06.1889. Sie kam aus Neu-Ullersdorf in der Tschechoslowakei. Am 27.09.1925 wurde ihre einzige Tochter Magda geboren. Sie starb 2008 in Portland in den USA und hatte den Holocaust überlebt. Erst 1935 übersiedelte die Familie Ungar nach Atzkersdorf in die Auerwelsbach-Villa, Auerwelsbachstraße 239. Vermutlich arbeiteten sie in dem dazugehörigen Osram-Glühlampenwerk. Im Krieg flüchtete die Familie nach Budapest. Beide wurden auf Todesmärsch nach Österreich getrieben. Bela Ungar wurde bei Hege Shalom, Gyoy Moshon Es Boschoni, am 17. November 1944 getötet. Eugenie wurde am 16.01.1945 vermutlich in Gmünd getötet. Der Todesort von Eugenie ist unklar. Manchmal wurde auch Gmunden genannt.